entlang den Tagen, entlang der Nacht, entlang den Wegen, wo der Wind weht, ganz weit nach draußen, ganz tief herein, ganz nah zu dir hin und ganz nah bei dir sein. Hinaus aufs Wasser, herein aufs Land, ein paar Wolken ziehen mit ihrem Schattenrand über uns weg und Richtung nah. Ich steh neben dir und mir und hab mir eigentlich nichts gemacht. Doch irgendwie ist nichts ohne dich, Gedanke kein Schritt, kein Moment. Du bist irgendwie immer in mir. Zieht leise und bunt vorbei, und da ist kein Augenblick ohne uns zwei. Ich spür die Höhe, die du mich trägst, und ich krieg Angst zu fallen, wenn du dich fortbewegst. Ich würde fahren und fliegen und gehen, neben dir zu stehen. Ich kann mir nichts mehr vorstellen ohne dich. Aber ich hab nichts dafür gemacht eigentlich. Doch irgendwie ist nichts ohne dich, kein Gedanke, kein Schritt, kein Moment. Du bist irgendwie immer in mir. Wer weiß schon wann? You can wear your high heels on.